Shall we or shall we not? Sollen wir oder sollen wir nicht? Shall we talk about divorce, second marriage, living together, not being married? Sollen wir über Scheidung, wieder verheiratet sein und das Leben ohne verheiratet sein reden? Ich möchte nicht wirklich. But maybe he will speak in Portuguese and I will translate into English. Ja, vielleicht kann er auf Portugiesisch lehren und ich übersetze auf Englisch. Ayayayayay, let's take the bull by the horn. Okay, lass uns diesen Stier bei den Hörnern packen. Okay, let's talk. Okay, lass uns reden. First of all, erstens, what about divorce? Was ist mit Scheidung? Because before we talk about second marriage, we have to talk about divorce. Weil bevor wir über Wiederverheiratung reden, müssen wir über Scheidung reden. Among many evangelical Christians, divorce has become the unpardonable sin. Es ist sehr interessant, dass in vielen evangelikalen Kreisen Scheidung wie eine Sünde angesehen wird und nicht vergeben werden kann. Reinhard, are you a fan of divorce? Reinhard, bist du ein Fan von Scheidung? Why would I be a fan of divorce when Jesus said God hates divorce? Wieso sollte ich ein Fan sein von Scheidung, wenn die Bibel und Gott sagen, sie hassen Scheidung? Sicher bin ich kein Fan von Scheidung. Aber ich bin nicht kluger als Gott und ich bin auch nicht gerechter als Gott. Ich werde euch jetzt herausfordern. Studiert ein wenig die Bibel. Gott selber hat sich von Israel scheiden lassen. Da! If divorce is so terrible, why did God divorce? Wenn Scheidung so schlimm ist, wieso hat sich denn Gott scheiden lassen? If you study carefully through the prophets of the Old Testament, you will find something out. Wenn du sorgfältig im Alten Testament die Propheten studierst, wirst du etwas rausfinden. That God really hates divorce. Dass Gott Scheidung hasst. But God also understands where there is a time where you have to divorce. Aber Gott versteht auch, wenn da eine Zeit ist, wo du dich scheiden lassen musst. Reinhard, why do you say these things? Aber Reinhard, wieso sagst du diese Dinge? Because I believe them. Weil ich sie glaube. At least at the moment I do. Wenigstens jetzt, im Moment glaube ich sie. Why did God divorce Israel? Wieso hat Gott sich von Israel scheiden lassen? Because they kept committing adultery and did not want their marriage restored. Weil sie immer wieder Ehebruch betrieben und nicht wollten, dass ihre Ehe wiederhergestellt wird. Study, God even said that these people were sitting by the side of the with the legs spread out like a prostitute. Und studiert mal, und im Ezekiel 16 sagt er, dass seine Leute sich dann an den Straßenrand stellten mit gespreizten Beinen und sich prostituierten. Sie sind immer nach anderen Liebhabern nachgerannt, anderen Göttern. So there came a moment where God said, look, you don't want to live in this covenant relationship. Und dann kam ein Moment, wo Gott sagte, hör zu, ihr wollt ja nicht in diesem Bund leben, Ehebund. Even the New Testament teaches us that. Also seht, sogar das Neue Testament lehrt uns das. Paulus sagt, if your unbelieving partner wants to go, let him go, be in peace. Dass wenn dein ungläubiger Partner gehen will, dann lass ihn gehen und sei in Frieden. So I will never be the one who says, just divorce your partner. Also ich werde nie dieser sein, der sagt, ja, du kannst dich einfach scheiden lassen, kein Problem. Here is the heart of God. Aber hier ist das Herz Gottes. The heart of God is that even there is adultery in your marriage, that God wants forgiveness and restoration. Das Herz Gottes ist, dass auch wenn Ehebruch in deiner Ehe passiert ist, dass da Vergebung und Wiederherstellung ist. That's the heart of God. Das ist das Herz Gottes. And God says, listen, I let you divorce because of the hardness of your heart. Und Gott sagt, hört zu, ich lasse euch scheiden wegen eurem harten Herzen. What is so? Hardness of heart of whom? Also wer hat jetzt das harte Herz in dem Fall? The one who has committed adultery, like the one who is the victim. Der Ehebruch begangen hat oder das Opfer? Something you should think about. Das ist auch etwas, worüber du nachdenken musst. But look, I want you to understand this. Aber schaut mal, ich möchte, dass ihr das versteht. It is a covenant, it's not a contract. Die Ehe ist ein Bund und kein Vertrag. So what happens if I'm married to Debbie and I commit adultery? Und was passiert, wenn ich mit Debbie verheiratet bin und ich Ehebruch begehe? I told you in another video that two sleep together, they become one. Ich habe euch schon mal gesagt, dass wenn zwei zusammen schlafen, dann werden sie eins. So if I break the covenant, in my understanding, the covenant now is broken. Also wenn ich den Bund breche, dann ist in meinem Verständnis dieser Bund gebrochen. Yes, it's like a so what happens if the covenant is broken? Also was passiert, wenn dieser Bund gebrochen ist? I broke the covenant. dann habe ich ja den Bund gebrochen. Also wenn Debbie lieb ist und ein Herz wie Gott hat, dann ist das, was sie machen würde. Sie würde mir vergeben. Und sie wird sagen, ich möchte wirklich, dass diese Ehe wiederhergestellt ist. Mit meinem ganzen Herzen. Also Vergebung kann von nur einer Seite herkommen. Also es ist möglich. Und es braucht nicht zwei Leute, um in Vergebung zu leben. Es braucht nur jemand, und in diesem Fall Debbie. But for the relationship to restore, it needs two. Aber dass die Beziehung wiederhergestellt wird, braucht es zwei. Und was passiert, wenn ich mich entscheide, dass ich immer noch in Ehebruch lebe? Here's what happened. Okay. Da ist was passiert. One who does not want the covenant to be restored. Ich bin derjenige, der nicht will, dass dieser Bund wiederhergestellt wird. Listen. Prayer can restore. Hör zu, Gebet kann das nicht wiederherstellen. Do spiritual witchcraft to save our marriage. Wir können keine geistliche Hexerei betreiben, um unsere Ehe zu retten. Und wir können nicht Gott mit einbeziehen, um unseren Partner zu zwingen, das Richtige mal zu machen. Weil Gott hat uns einen freien Wille gegeben und erlaubt uns, so zu leben, wie wir uns entscheiden zu leben. So what do we need to do? Und was müssen wir tun in diesem Fall? We need to say, okay, if you choose to live in adultery, if you don't want this covenant, okay, bye-bye. Wir müssen wie sagen, okay, wenn du nicht willst, dass dieser Bund wiederhergestellt ist, wenn du dich so entscheidest, dann musst du gehen. What God did, he divorced Israel. Ich werde das tun, was Gott gemacht hat. Er hat sich von Israel scheiden lassen. Hört ihr, was ich sage? Ich sage nicht, dass ihr beim ersten Problem einfach die Ehe abbrechen müsst. Ich würde das nie sagen. Und ich sage auch nicht, dass beim ersten Ehebruch du die Ehe auflösen sollst. Das sage ich nie, das würde ich nie sagen. Ich würde sagen, habe das Herz Gottes, das Israel immer und immer und immer wieder vergeben hat. Und es kam ein Moment, wo Gott sehr klar gesagt hat, du willst nicht in diesem Covenant gehen, also werde ich dich scheiden. Du musst verstehen, da gab es einen Moment, wo Gott gesagt hat, okay, du willst nicht in diesem Ehebund leben, ich werde mich von dir scheiden lassen. Und so wie ich das verstehe, gibt das uns ein Bild und eine Vorstellung, wie Gott möchte, dass wir mit Scheidung umgehen. Also was passiert? Kann ein Christ sich wieder verheiraten? I always have been bothered by this teaching. Ich habe mich immer ab folgender Lehre gestört. Dass wenn du geschieden bist und wieder heiratest, dass du in Ehebruch lebst. In fact, I'm going to tell you something really funny. Und ich werde euch etwas Interessantes erzählen. I didn't find this teaching out when I came to Brazil 7 years. Ich habe diese Lehre nicht erst kennengelernt, als ich vor 7 Jahren nach Brasilien gekommen bin. We've had this discussion in Austria where I lived for more than 40 years. Wir haben diese Diskussionen schon vor 40 Jahren gehabt, als ich in Österreich noch lebte. Fact. Und eigentlich Debbie and me had some really strong discussion. Haben Debbie und ich schon sehr heftige Diskussionen zum Thema gehabt. Our entire married life. Unser ganzes Eheleben. Und das ist der Grund. Yeah, because Debbie always had that same view. Weil Debbie hat das immer gleich gesehen. There's a perspective. If you've been married and you're divorced, wenn du verheiratet warst und dich scheiden lässt, you can never get married again. Dann kannst du dich nie wieder verheiraten, sonst lebst du in Ehebruch. Und vor 15 oder 20 Jahren hatten wir wirklich heftige Diskussionen zum Thema. Und ich liebe es, gute, heftige Diskussionen mit Debbie zu den biblischen Themen zu haben, aber wir waren nie einverstanden. Weil Debbie hat einen Bibelvers von Matthäus 19 genommen und hat eine Doktrine rundherum gebaut. Jesus hat gesagt. Listen, it's a law of Bible interpretation. You can't build a doctrine on an isolated Bible. Aber ich habe schon oft gesagt, du kannst nicht einfach einen Bibelvers nehmen und rundherum eine Lehre aufbauen. So I always had my view. Und ich habe immer meine Sicht gehabt. If the covenant has been broken and is not existent, you're free to marry. Und zwar, wenn der Bund gebrochen wurde und nicht mehr existiert, dann bist du frei, wieder zu verheiraten. You go ahead and marry again if you would like. Ja, dann kannst du dich wieder verheiraten. But based on Matthew 19, Debbie always said no, no, no, no. Aber auf Matthäus 19 aufgebaut hat Debbie immer gesagt, nein, das kannst du nicht. So I said, okay, you're free to believe what you want. Und ich habe immer gesagt, okay, du bist frei zu glauben, was du möchtest. One day, maybe 15 years. Und eines Tages vor etwa 15 Jahren, da ist Debbie zu mir gekommen und hat gesagt, Liebling, es tut mir leid. Ich war falsch. She handed me an article by a Jewish, I think it was a Jewish scholar, a Jewish rabbi or something like that. Sie hat mir einen Artikel gegeben von einem jüdischen Rabbi oder Lehrer, so etwas. Who explained Matthew 19 to me from the original language in the Jewish culture and showed clearly that it is not what we think what Jesus was. Der Matthäus 19 von einem jüdischen Hintergrund erklärt hat, von einem biblischen jüdischen Hintergrund erklärt hat, und da hat sie gesehen, dass es nicht das war, was wir alle glauben, was dort steht. I've never liked the idea of putting this heavy yoke upon people. They've already gone through divorce. Now you put them under this heavy yoke again, never get married again. Und ich habe nie diese Idee gemacht, dass man auf geschiedene Leute diese schwere Last auferlegt. Sie gingen schon durch diesen Divorce durch und jetzt sagt man noch, du darfst nie wieder heiraten. It just didn't fit with me with the heart of God. It never lined up. Das hat einfach nicht in das Herz Gottes reingepasst. Das macht keinen Sinn. Und ich kenne eine Person, die verheiratet war und sie war noch recht jung, so um die 20. And then found out. Und dann hat sie herausgefunden, that her husband lived a double life. Dass ihr Ehemann ein Doppelleben führte. And he had sexual relationship with men. Und er hatte sexuelle Beziehungen mit anderen Männern. And he was not willing to let them go. Und er war nicht bereit, das gehen zu lassen. So she divorced. Und so hat sie sich scheiden lassen. Listen, that was a mixture of compassion, sadness and anger in my heart. Und da war eine Mischung zwischen Traurigkeit, Mitgefühl und Zorn auf meinem Herzen. When the church and the pastors and the leaders put this condemnation and yoke upon us, say, you have to stay single the rest of your life, a beautiful girl in the early 20s. That's a crime. Als die Gemeindeleitung ihr sagte, sie müsse nun ihr ganzes Leben alleine bleiben, ihr diese Last auferlegte, sie war erst anfangs 20 und ein wunderschönes Mädchen, das ist ein Verbrechen. And then you take one Bible verse and try to und dann nimmt man einen Bibelvers und versucht das damit zu beweisen. That's not enough proof. Aber das ist nicht genug Beweismaterial. Ich glaube, wenn der Bund gebrochen ist, dann ist er gebrochen und dann bist du frei, zum dich wieder verheiraten. Und sogar Paulus sagt im 1. Korinther 7, wenn dein Partner gehen will, dann lass ihn gehen und du bist frei. If you are free, that means you are free. A free person can get married. Und wenn du frei bist, das heißt, du bist frei und eine freie Person kann sich wieder verheiraten. I think this is too complicated. I'd rather just live together without getting married. Reinhard, ich denke, das ist zu kompliziert. Ich lebe lieber ohne verheiratet zu sein mit jemandem zusammen. It doesn't make sense. Aber das macht keinen Sinn. I'll tell you why it doesn't make sense. Und ich möchte euch sagen, wieso das keinen Sinn macht. I don't want to go in some Christian ethic and rules and regulations and law, all that. Und ich werde da jetzt nicht in Regeln und christliche Ethik oder irgendwas reingehen. Aber ich möchte euch erklären, wieso. Because there is no security. Weil es da keine Sicherheit gibt. You live together with somebody and you have two or three kids. The fact is, anytime you want, you can walk out. Wenn du zusammenlebst mit jemandem und du hast vielleicht 2, 3 Kinder, dann ist die Realität, dass du gehen kannst, wann immer du willst. Und deshalb glaube ich, dass wir in einen Ehebund eintreten sollen. Promise, sign a paper. Mach ein Versprechen, unterschreibe die Papiere. Und dass wir uns einander verpflichten, uns einander hingeben. Does it have to be in the church? Muss das in der Gemeinde, in der Kirche sein? Hey, do whatever you like. Mach was auch immer du möchtest in diesem Bereich. Why you sold your money at a big party, then do. Wenn du viel Geld ausgeben möchtest für eine große Party, dann tu das. You want to come to my house and do it before me and then we sign some papers in the at the legal office, go ahead. Und wenn du zu mir nach Hause kommen möchtest und eine kleine Party machen möchtest und dann wir zusammen die Papiere unterschreiben gehen, dann kannst du das auch. A legal covenant. Solange ihr einen legalen Bund eingeht. Aber Reinhard, will God bless my marriage if I don't get married in the church? Will Gott meine Ehe segnen, wenn wir nicht in der Gemeinde heiraten? We can't get married in the church. Anyhow, we are the church. Also erstens könnt ihr nicht in der Gemeinde verheiratet werden, weil ihr seid die Gemeinde. God has nothing to do with whether your marriage being blessed or not. Und zweitens hat Gott nichts damit zu tun, ob deine Ehe gesegnet ist oder nicht. God already did everything that needs to be done. Weil Gott hat schon alles getan, was getan werden muss. He's released every blessing for you. Er hat allen Segen freigesetzt für dich. Nobody depends on if you have a good marriage or not. Und wisst ihr, auf was es ankommt, ob ihr eine gute Ehe habt oder nicht? Stupid or if you're ob ihr blöd oder gescheit seid. Das ist so einfach. There are atheists who have wonderful marriages and there are pastors who have got messed up marriages. Weil da gibt es Atheisten, die eine wunderbare Ehe haben und da gibt es Pastoren, die schreckliche Ehe haben. It has nothing to do with. Und es hat nichts mit Gott zu tun. If you live right, you're gonna have a good relationship. If you live wrong, you're gonna have a bad. Wenn du richtig lebst, dann hast du eine gute Beziehung. Wenn du schlecht lebst, hast du eine schlechte Beziehung. Hört auf. Hört auf, so religiös zu sein und gebraucht einen gesunden Menschenverstand. Lernt es zu lieben. Learn to treat with honor and respect. Lernt einander mit Ehre und Respekt zu behandeln. Leave God out of me. Und schiebe die Verantwortung nicht Gott ab. Er hat schon allen Segen freigesetzt, er kann nichts mehr freisetzen. Ich hoffe, ihr mochtet diese Teaching. Okay, wir sehen uns.